in der Blüte seines Lebens. Udo, den mag niemand, doch er versucht vergebens, dass ihn die Leute mögen, ihn achten, wie er ist. Doch Udo, der vergisst, dass das nicht so einfach ist. Denn Udo ist nicht Raucher, das ist ziemlich schön cool. Deswegen finden Udo alle Leute schwul. Er wird überall ausgegrenzt, niemand spricht mit ihm. Alle verachten es, mit Udo rumzuziehen. Es ist ja selbstverständlich, dass Udo niemand mag. Denn heutzutage ist halt Alk angesagt. Doch Udo will nichts trinken, denn er weiß, es ist sinnlos. Deswegen ziehen alle ohne Udo los. Kurze Haare sind heut Trend und teure Markenhosen. Doch Udo füllt nichts davon, drum find ihn abstoßend. Er ist der einzige Mensch hier, der anders aussieht. Das ist auch der Grund, warum das mit ihm geschieht. Alle haben Freundin, doch der Udo, der hat keine. Doch Udo hat Interesse, er mag die eine. Denn sie ist der einzige Mensch hier, der Udo ist Sattag. Das ist auch der Grund, warum Udo sie mag. Doch letzten Winter fragt Udo sie, was von ihm will. Er wartet auf die Antwort, inzwischen ist April. Doch der Grund, warum sie ihn grüßte, das weiß er jetzt genau. Es war nur pures Mitleid, Udo mag doch keine Sau. Gar keins, drum macht er das, was sinnvoll ist. Udo nimmt sie.